Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Weimar, 17. Juli 1800. Die Bestimmung der Zeit, wann ich nach Lauchstädt kommen soll, erwarte ich von dir, weil ich durch keine Geschäfte eingeschränkt und von der Zeit nicht abhängig bin. Ich habe dem Regisseur des Weimarschen Theaters aufgetragen, dir, um jeden Aufenthalt zu vermeiden, von dort aus geradezu Nachricht zu geben, wann die Maria Stuart kann aufgeführt werden. Übrigens ist unsere Zusammenkunft an diesen Umstand keineswegs gebunden. Nur möchte ich euch nicht gern in Leipzig sehen, wo eure Verwandtschaft ist und wo ich mir wenig Vergnügen verspreche. Auch wünschte Goethe, dass ich nach Lauchstädt ginge, einiger Arrangements mit dem Theater wegen. Ich rechne darauf, dass wir doch 4 oder 5 Tage in Lauchstädt werden zusammen sein können. Antworte mir bald, herzlich umarmen wir euch. Dein SCH.